Haltet die Schnauze oder ich werde sie euch stopfen. Das wird nur mir gefallen. Willst du mich erschießen? Ich habe aber noch nie erlebt, dass eine Waffe losging, ohne dass ein Finger am Abzug ist. Ja, so sieht also ein Gehirn aus. Hä? So ein bisschen wie Spaghetti oder sowas. Verspierte Sauerei, bloß nicht auf meinen gottverdammten Rücksitz! Packt sie in den Kofferraum, ihr Vollidioten!